Hallo, du hörst Ordnungswidrig, den Podcast für Verkehrsteilnehmer oder Leute, die es gerne werden möchten. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von Ordnungswidrig. Heute beschäftigen wir uns mit dem Paragraph 3 der Straßenverkehrsordnung und in diesem geht es um die Geschwindigkeit. Bevor ich jedoch anfange, noch eine kleine Nachlese zu den anderen beiden Folgen. Und zwar ist mir da aufgefallen, beziehungsweise den Zuhörern ist aufgefallen, dass da immer so ein Piepsen im Hintergrund zu hören ist. Ich habe ein bisschen geforscht und nachgeschaut, woran das liegen könnte. Ich habe externe Festplatten abgesteckt, USB-Peripherie, sonstige habe ich abgesteckt und es hat einfach nicht aufgehört. Bis ich drauf gekommen bin, mal das Mikro abzustecken. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und es lag letztendlich am Mikro. Ich habe jetzt ein anderes Mikro. Also das, was ich davor hatte, das war ein USB-Mikrofon. Das hat irgendwie, hat das einen Fehler produziert, weiß ich nicht. Jetzt gehe ich über Klinke rein. Das klingt offensichtlich gut. Das, was ich jetzt benutze, ist eigentlich ein Richtmikrofon für eine Videokamera. Aber gut, das funktioniert ja auch so ganz gut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die ganzen Piepser und sonstigen Störgeräusche jetzt beseitigt sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob dem so ist und wie euch die, oder ja, oder ob die Sprachqualität gleich geblieben ist oder besser geworden ist oder wie es euch halt gefällt. Beginnen werde ich wie immer, indem ich den Paragraph einmal ganz kurz vorlese und dann werden wir jeden Absatz einzeln abfrühstücken und ich werde noch ein bisschen was dazu erklären. Also, ich lese, fange jetzt einfach mal an. Paragraph 3, Straßenverkehrsordnung, Geschwindigkeit. Absatz 1. Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 Meter, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Absatz Nummer 2. Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern. Absatz 2a. Wer ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Absatz Nummer 3. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auch unter günstigsten Umständen erstens innerhalb geschlossener Ortschaften für alle Kraftfahrzeuge 50 km/h, zweitens außerhalb geschlossener Ortschaften für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen bis 7,5 Tonnen, ausgenommen Personenkraftwagen, Personenkraftwagen mit Anhänger, Lastkraftwagen und Wohnmobile, jeweils bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen mit Anhänger sowie Kraftomnibussen, auch ohne Gepäckanhänger, 80 km/h. Für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen, alle Kraftfahrzeuge mit Anhänger, ausgenommen Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Wohnmobile, jeweils bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen, sowie Kraftomnibusse mit Fahrgästen, für die keine Sitzplätze mehr zur Verfügung stehen, 60 km/h. Für Personenkraftwagen sowie andere Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen, 100 km/h. Diese Geschwindigkeitsbeschränkung gilt nicht auf Autobahnen, sowie auf anderen Straßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind. Sie gilt ferner nicht auf Straßen, die mindestens zwei durch Fahrstreifenbegrenzung oder durch Leitlinien markierte Fahrstreifen für jede Richtung haben. Absatz Nummer 4. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt für Kraftfahrzeuge mit Schneeketten auch unter günstigsten Umständen 50 km/h. Okay, das war jetzt mit Sicherheit schon eine Menge Zeug. Der Paragraph, der ist ja auch relativ lang, besonders mit den Aufzählungen, welche Fahrzeuge nun wo wie schnell fahren dürfen. Aber das werden wir uns jetzt alles nochmal genau im Detail anschauen. Es geht also los mit dem Absatz 1, mit dem ersten Satz. Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Ja. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, also man kann dagegen verstoßen, indem man zum Beispiel einen Unfall baut ohne dritte Beteiligte. Ja, das heißt, man ist halt in irgendeiner Weise zu schnell gewesen, weil glatt war und so weiter, und dann hat man sich halt schon mal nicht an diesen Grundsatz gehalten. Der Satz 2 lautet: Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen, Verkehrs, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Ja, der Satz ist eigentlich auch relativ einfach erklärt. Also im Groben bedeutet das, desto schwieriger die einzelnen Bedingungen sind, desto langsamer muss ich fahren. Also, desto schwieriger die Straßenbedingungen sind, sei es jetzt der Straßenbelag, sei es jetzt die Bauart der Straße, also breit, schmal, kurvig, desto langsamer muss ich hier fahren. Dann die Verkehrsverhältnisse. Ist jetzt viel Verkehr oder ist wenig Verkehr? Sichtverhältnisse. Habe ich Nebel, habe ich Regen, habe ich Schneefall? Ja, dann muss ich auch immer schauen, kann ich jetzt noch schnell fahren oder sollte ich vielleicht doch lieber langsam fahren? Ja, Wetterverhältnisse spielen damit rein in die Sichtverhältnisse. Zur Rechtsprechung zu diesem Satz hat hier das Oberlandesgericht in Nürnberg, 1993 ist schon eine Ecke her, gesagt, dass auch 20 bis 25 km/h schon zu viel sein können, wenn die Straße eben spiegelglatt ist. Ja, dann heißt es halt vielleicht, dass ich nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahre, solange die Straße spiegelglatt ist. Sollte es jetzt auf einer Straße allerdings ohne warnende Anzeichen Glatteis haben, so trifft bei einem Unfall aufgrund des Glatteises den Fahrzeugführer keine Schuld. So hat das Oberlandesgericht in Köln 1995 geurteilt. So, der Satz 3 beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 Meter, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. In diesem Satz hat einfach der Gesetzgeber die Geschwindigkeit in besonderen Situationen, also hier Nebel, Schneefall, Regen, unabhängig von den Fähigkeiten des einzelnen Fahrers geregelt. Warum hat er das gemacht? Er möchte einfach verhindern, dass durch Fehleinschätzungen bei Nebel oder starkem Schneefall zum Beispiel, dass man dort einfach seine Geschwindigkeit überschätzt oder meint, man kann noch zu schnell fahren. Und um das eben zu verhindern, diese Fehleinschätzungen, hat man dem Fahrzeugführer hier einen klaren zahlenmäßigen Wert vorgegeben, eben maximal diese 50 km/h. In dem Satz steht ja drin, nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, aber ich darf sehr wohl langsamer fahren. Das heißt also, wenn der Nebel noch dichter ist, ich sehe zum Beispiel nur 10 Meter weit, dann sollte ich halt vielleicht auch keine 50 fahren. Ja? Dann sind halt auch die 50 km/h unter gewissen Umständen noch zu schnell. Ja, jetzt noch etwas für die, die vielleicht noch nicht so lange am Verkehr teilnehmen. 50 Meter kann man ganz einfach erkennen, ob ich die habe. Also man muss das nicht schätzen, sondern es gibt rechts am Straßenrand die sogenannten Pinguine oder Verkehrsleitpfosten werden die auch genannt. Und die sind in der Regel 50 Meter auseinander. Das heißt, wenn ich an einem bin mit meiner Schnauze vorne mit dem Auto oder mit dem LKW, dann sollte ich den nächsten sehen. Dann habe ich also diese 50 Meter. Und wenn ich den nächsten halt noch nicht sehe, dann bin ich halt unter 50 Metern und dann trifft halt diese Regel hier zu. So, der nächste Satz im Absatz 1 lautet nochmal zur Wiederholung: Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden können, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der Überseebahnstrecke gehalten werden kann. Ja, dieser Satz enthält die sogenannte Sichtfahrregel. Und diese Sichtfahrregel hat der Gesetzgeber eingeführt, um einfach Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu vermeiden oder zu verhindern, aber auch Kollisionen mit auf der Fahrbahn befindlichen Hindernissen auszuschließen oder zu verhindern. Das Besondere hieran ist vielleicht, dass diese Sichtfahrregel auch für Radfahrer gilt. Ja, so hat nämlich das Oberlandesgericht Nürnberg 2004 entschieden. Dieser Satz beinhaltet auch die Regel, dass man jederzeit vor einem Hindernis, welches sich in Sichtweite befindet, auch ohne Gefahrenbremsung anhalten können muss. Das heißt, Gefahrenbremsung ist einfach eine Vollbremsung, also ich steige voll in die Eisen. Dann weiterhin muss der Verkehrsteilnehmer, also der Fahrer, muss langsamer werden, wenn er den Verlauf der Verkehrssituation oder der Straße nicht voll überblicken kann und deshalb auftretenden Hindernissen nicht mit Sicherheit begegnen kann. Also nehmen wir mal an, das ist jetzt eine recht enge Kurve und ja, okay, die kann man eh nicht so schnell fahren, aber nehmen wir mal an, es ist eine recht enge Kurve, dann muss ich die halt so langsam durchfahren, dass wenn in der Kurve irgendwas liegt, ich halt auch sicher dort anhalten kann. Der Sichtfahrgrundsatz gilt natürlich auch auf Autobahnen, nicht nur auf normalen Straßen. Ja, dann kommt jetzt der Absatz 2a. Wer ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Okay, was gibt's dazu zu sagen? Hier sind jetzt die Kinder, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen genannt und man möchte mit diesem Absatz diese Personengruppen eben besonders schützen. Warum? Weil eben man nicht damit rechnen kann, dass sich diese Personengruppen verkehrsgerecht verhalten. Also diese verhalten sich eher nicht so, wie das alle anderen machen würden. Ja? Jetzt müssen wir nur noch kurz bestimmen, wer sind denn jetzt Kinder, Hilfsbedürftige und ältere Menschen? Also welche Personen fallen da alle drunter? Also Kinder sind alle Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Also die noch den 14. Geburtstag nicht gefeiert haben. Dies sind alles Kinder. Hilfsbedürftige Menschen, so die Definition, sind Personen, die erkennbar nicht den Gefahren des Straßenverkehrs gewachsen sind und weder Kinder noch ältere Menschen sind. Ja, und wer sind jetzt ältere Menschen? Das ist am schwierigsten zu erklären. Es gibt hier also keine klare Altersgrenze, wo man sagt zum Beispiel, ja gut, alle Menschen, die 50 oder 60 Jahre alt sind, die gelten jetzt als ältere Menschen. Vielmehr sind es alle Menschen, die mich umgeben, die älter sind als ich selbst und in der jeweiligen einzelnen Situation, die eben auftritt, erfahrungsgemäß nicht mit dieser Situation zurechtkommen aufgrund ihres Alters. Und dann muss ich mich eben durch Verminderung meiner Fahrgeschwindigkeit und erhöhte Bremsbereitschaft gegenüber den älteren Menschen so verhalten, dass eben eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Ja, rechtsprechungstechnisch gibt es jetzt zu diesem Absatz gar nicht so viel, deswegen komme ich gleich mal zum Absatz Nummer 3. Das ist jetzt, ja, gut, das weiß man eigentlich eh, wer wie, wo, wann, wie schnell fahren darf, aber gut, wir gehen es trotzdem mal durch. Ich lese den Absatz nicht nochmal vor, weil der so ein bisschen kompliziert ist, sondern ich komme direkt zur Erklärung. Also in diesem Absatz, in dem Absatz 3, ist jetzt also die zulässige Höchstgeschwindigkeit für verschiedene Fahrzeuge geregelt. Erstens wird hier genannt, innerhalb geschlossener Ortschaften für alle Kraftfahrzeuge 50 km/h. Kraftfahrzeuge haben wir in der ersten richtigen Folge, in der es um Paragraphen ging, hatten wir das, glaube ich, definiert, was Kraftfahrzeuge sind. Also innerhalb geschlossener Ortschaften darf man nur 50 fahren. So, und jetzt kommt die Aufzählung von Fahrzeugen, die außerhalb geschlossener Ortschaften 80 km/h fahren dürfen. Und das wären Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen bis 7,5 Tonnen, ausgenommen Personenkraftwagen. Die dürfen nur 80 fahren, also jetzt das, was ich gerade gesagt habe. Dann Personenkraftwagen mit Anhänger dürfen nur 80 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften fahren. Lastkraftwagen und Wohnmobile jeweils bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen mit Anhänger dürfen auch nur 80 km/h fahren. Dann Kraftomnibusse, auch mit Gepäckanhänger, dürfen dann nur 80 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften fahren. Ja, die nächste Aufzählung beinhaltet Fahrzeuge, die außerhalb geschlossener Ortschaften nur 60 km/h fahren dürfen. Und das wären erstens Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen. Zweitens alle Kraftfahrzeuge mit Anhänger, ausgenommen Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Wohnmobile, jeweils bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen. Drittens Kraftomnibussen mit Fahrgästen, für die keine Sitzplätze mehr zur Verfügung stehen. Also wenn einer im Bus stehen muss, dann darf der Bus nur noch 60 fahren, außerhalb geschlossener Ortschaften. Ja, und Personenkraftwagen, also der PKW, und andere Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen dürfen außerhalb geschlossener Ortschaften 100 km/h fahren. Genau. Und all diese Geschwindigkeitsbegrenzungen, die gelten jetzt also nicht auf Autobahnen. Ja, also auf Autobahnen dürfen Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, die weniger als 3,5 Tonnen wiegen, auch schneller wie 100 fahren. Ne? Genau, gilt nicht auf Autobahnen, sowie auf anderen Straßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind. Das heißt, es muss in der Mitte irgendwas sein. Also zum Beispiel eine Leitplanke oder ein Grünstreifen oder irgendeine bauliche Einrichtung, die halt da vorhanden ist. Ferner gilt es nicht auf Straßen, die mindestens zwei durch Fahrstreifenbegrenzung oder durch Leitlinien markierte Fahrstreifen für jede Richtung haben. Also quasi eine vierspurige Straße, dann gelten diese auch nicht. Und mit den entsprechenden Streifen drauf auf der Straße. Was mir noch einfällt gerade zur Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts. Wer ein Ortseingangsschild jetzt zum Beispiel übersieht, handelt und dann halt innerorts schneller fährt als die 50 km/h, die vorgegeben sind, handelt trotzdem vorwerfbar, wenn die Ortschaft durch die Bebauung zu erkennen ist. Also das heißt, wenn links und rechts halt viele Häuser sind und man braucht nur gucken, hier könnte eine Ortschaft sein und man hat aber das Ortseingangsschild übersehen, sollte man vielleicht doch lieber die 50 nehmen. So hat das Oberlandesgericht in Hamm entschieden. Okay, dann komme ich jetzt zum letzten Absatz, dem Absatz 4. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt für Kraftfahrzeuge mit Schneeketten auch unter günstigsten Umständen 50 km/h. Hiermit möchte man ganz einfach verhindern, dass die Straßen zu arg kaputt gemacht werden. Weil der Gesetzgeber geht hier davon aus, dass Schneeketten, die auf Eis und Schnee eine gewisse Reibung und einen Grip erzeugen sollen, wohl kaum straßenschonend sind, wenn man schneller als 50 km/h fährt. Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, es gibt ja das sogenannte Spielstraßenschild. Das heißt, richtig verkehrsberuhigter Bereich, das befindet sich innerhalb geschlossener Ortschaften und wer damit 50 km/h durchfährt, der riskiert allerdings ein Bußgeld, weil, wenn man sich im Paragraph 41 der Straßenverkehrsordnung das Zeichen mal anguckt, dann steht da nämlich dabei, dass man innerhalb von diesem Zeichen nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren darf. Ja, also hier nicht mit 50 km/h durchfahren, sondern lieber nur mit Schrittgeschwindigkeit. Ach, und das ist der Paragraph 42, nicht 41. Okay, dann kommen jetzt zum Schluss noch so ein paar Bußgeldvorschriften. Was halt mit Geschwindigkeit so zu tun hat. Ne? Ihr kennt das ja alle, die lieben netten Blitzer. Wenn man jetzt zum Beispiel innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 Metern bis zu 20 km/h zu schnell fährt. Also man fährt 70, obwohl eigentlich nur 50 erlaubt sind, kostet das innerhalb geschlossener Ortschaften 80 Euro und außerhalb geschlossener Ortschaften kostet das auch 80 Euro. Wenn man das Ganze jetzt auf 21 bis 25 km/h erhöht. Also man fährt 71 bis 75 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 Metern. Dann ist man innerhalb geschlossener Ortschaften mit 95 Euro dabei und außerhalb geschlossener Ortschaften ist es etwas günstiger. Da sind es 80 Euro. Und es gibt jeweils immer noch 3 Punkte. Das habe ich jetzt gerade noch vergessen. Genau, es gibt 3 Punkte. Wenn man das Ganze jetzt noch, ich sag mal, fast schon auf die Spitze treibt und man fährt zwischen 26 und 30 km/h, also man fährt innerhalb geschlossener Ortschaften zwischen 76 und 80 km/h, dann kostet das 140 Euro, 3 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. Innerhalb geschlossener Ortschaften. Außerhalb geschlossener Ortschaften ist es 20 Euro teurer. 1 Monat Fahrverbot bleibt. Also außerhalb geschlossener Ortschaften gibt es nur 3 Punkte und 95 Euro und kein Monat Fahrverbot. Innerhalb geschlossener Ortschaften schon. Ja, weiter, dann hatten wir es ja vor uns von den Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen gehabt. Wenn man so einen jetzt aufgrund nicht verminderter Geschwindigkeit oder mangelnder Bremsbereitschaft im Vorbeifahren gefährdet, dann kostet es 80 Euro und gibt 3 Punkte. Und wenn man eine dieser 3 Personengruppen sogar schädigt, dann kostet das 100 Euro und gibt 3 Punkte. Okay, jetzt kommen wir zu den normalen Geschwindigkeitsverstößen innerhalb geschlossener Ortschaften. Wenn man da bis zu 10 km/h zu schnell fährt, dann kostet das 20 Euro, gibt keine Punkte. 11 bis 15 km/h zu schnell kostet 30 Euro, keine Punkte. 16 bis 20 zu schnell, da ist man dann mit Punkten dabei, einen gibt es dann da und kostet 80 Euro. 21 bis 25 km/h zu schnell kostet 95 Euro und der nächste sind dann 26 bis 30 km/h zu schnell, gibt dann 3 Punkte, 140 Euro und 1 Monat Fahrverbot. Ja, außerhalb geschlossener Ortschaften gilt so ziemlich das Gleiche, bloß dass es immer so 5 bis 10 Euro weniger kostet und dass auch das Fahrverbot außerhalb geschlossener Ortschaften erst bei 31 bis 40 km/h losgeht. Also da gibt es dann, also wenn man außerhalb geschlossener Ortschaften mit einem Pkw jetzt zum Beispiel 131 bis 140 km/h fährt, dann kriegt man eben 3 Punkte, bezahlt 160 Euro und hat 1 Monat Fahrverbot. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hört doch auch das nächste Mal wieder rein. Und wenn ihr noch nicht Follower seid, dann folgt uns auf Twitter und ADN unter @podnungswidrig. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an kommentar@podnungswidrig.de.